WDR 5. Neugier genügt. Der Dramaturg Gunter Witte vom Westdeutschen Rundfunk erfand 1970 den Tatort. Er hatte den genialen Einfall, dass in der gemeinsamen Kriminalfilmreihe der ARD jeder Sender seinen eigenen Kommissar haben sollte, zuständig für die jeweilige Region. Mit dieser Aufgabe hatte jeder die Freiheit, eine Farbe zu wählen, die er mochte. Ich hatte anfangs ein bisschen Angst davor, zum ersten Mal auf der Welt eine Krimiserie mit, weiß ich, 9 oder 10 Kommissaren einzurichten, habe aber immer gemerkt, dass diese Sorgen unsinnig waren, aber es war eher im Gegenteil so. Jeder neue Kommissar, der kam, hat das Publikum erfreut und so ist es ja heute noch. Der Tatort ist die langlebigste und beliebteste Sendereihe im deutschen Fernsehen überhaupt. Dass alle Kriminalkommissare männlich waren, verstand sich damals von selbst. Man musste darüber nicht nachdenken. Nö, überhaupt nicht. Wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich mit Gewissheit sagen, dass wir nicht nachgedacht hätten, eine Frau zu nehmen. Weil das weiterhin so blieb, wunderte sich die Schauspielerin Nicole Heesters, als sie 1978, 8 Jahre nach dem Start der Tatortreihe, einen Anruf vom Südwestfernsehen bekam, ob sie eine Kriminalkommissarin spielen wolle. Das Originelle war nur, dass man mich in Moskau angerufen hat, weil wir gerade auf einer Tournee waren mit Maria Stuart. Und da bekam ich in einem Hotel, in diesem großen Rossija, vis-à-vis vom Kreml, einen Anruf, ob ich die Kommissarin spielen will. Und ich dachte natürlich, das ist ein Scherz, weil wir die ganze Zeit von Kommissaren umgeben waren auf dieser Tournee. Das wurde dann wiederholt, der Anruf, weil die auch witterten, dass das nicht ganz ernst genommen wurde und sagen, noch einmal hier Baden-Baden, wir fragen Sie noch einmal, es handelt sich um die Kommissarin, würden Sie die übernehmen? Ja, und dann habe ich ja gesagt und ich habe nicht gewusst, dass das eine so wichtige Aufgabe war. Ich habe damals gedacht, es ist eine schöne, interessante Rolle, ich bin die erste Kommissarin, oh wie schön, freue mich, kann man schön was draus machen. Und habe das mit viel Elan und Begeisterung angenommen. Wenn ich jetzt versuche, mich in die Situation zurückzuversetzen, bin ich sicher, dass ich nicht gesagt habe, die haben wohl einen Knall, was soll das? Sondern ich habe gedacht, warum, das ist doch interessant. Und man wird ja sehen, wie das dann geht. Habe vielleicht doch im Hinterkopf gehabt den Gedanken, naja, wenn eine Frau das macht, ist das, was jetzt der kräftemäßige Einsatz, um solche Verbrecher da zu erwischen, bei der Frau gegeben. Aber ich meine schon die Tatsache, dass da Nicole Heesters da war, diese tolle Schauspielerin, war auf jeden Fall dieses Risiko wert, das zu machen. Woher wissen Sie das? Sie haben mich nie gefragt, wie er gestorben ist. Einzelheiten standen noch nicht in den Zeitungen. Und trotzdem wissen Sie es plötzlich. Sie waren in der Nacht noch einmal dort. Sie haben mich die ganze Zeit über angelogen. Was Ihr Alibi betrifft und auch Ihr Verhältnis zu Manfred Enders. Denn ihn haben Sie geliebt und nicht Ihren Mann. Den wollten Sie verlassen. Sie haben sich sogar mit einem Anwalt über die Möglichkeit einer Scheidung unterhalten. Aber Sie haben es nicht geschafft, den Schritt wirklich zu tun. Wie war nun eine weibliche Kommissarin angelegt? Wie war der Umgang mit ihr? Was ließen sich die Drehbuchschreiber einfallen, um eine Frau auf Verbrecherjagd zu schicken? Einfach schien es jedenfalls nicht gewesen zu sein. Ich hatte für jede Sendung einen anderen Regisseur. Und das bedeutet, wir haben jedes Mal wieder neu angefangen. Wir hatten so für die erste Sendung kleine Einfälle, dass die zum Beispiel einen Tick hatte und gerne Hüte trägt, weil sie ja eine Frau ist, nicht? Und eine Frau trägt gerne Hüte. Damals musste man natürlich als erste Kommissarin die weiblichen Accessoires tragen. Verstehen Sie? Und wenn ich zu Hause war, habe ich gestaubsaugt mit einem Hut auf dem Kopf. Na, da regte sich ja schon die Presse auf. Was fällt denen ein? Das ist ja unmöglich, das geht nicht. Wo bleibt der Beruf? Wo bleibt die Härte, die Direktheit? Aha, also bei der nächsten Sendung auf keinen Fall. Das darf nicht mehr stattfinden. Die muss eine ganz andere Linie haben. Also Marianne Buchmüller war ganz anders wie in der ersten Sendung. Es war ein ziemlich schräger Stoff. Ich glaube, das hieß der gelbe Unterrock. Und auch da bekamen wir solche Überschriften in der Bild-Zeitung: unmöglich absetzen, das geht nicht und so weiter. Ich wollte keine Waffen tragen. Ich habe meinen Kindern immer erklärt, bitte Hände weg von diesem Spielzeug, keine Gewehre, keine Revolver. Naja, da wollen wir jetzt gar nicht lange anfangen. Ich glaube, es reicht, wenn ich sage, ich will keine Waffe in die Hand nehmen. Und das hat man akzeptiert. Darum habe ich keine Waffe als Kommissarin getragen. Mit 18 haben Sie ihn geheiratet. Ihr Mann war älter, erfahrener. Am Anfang haben Sie vielleicht wirklich geglaubt, ihn zu lieben, aber dann haben Sie ihn zu hassen begonnen. Sie haben sich abhängig gefühlt. Und er hat Sie erpresst. So war es doch. Bis zu diesem Abend. Da hat er etwas getan, das konnten Sie nicht mehr ertragen. Er hat die Bilder von Manfred Enders zerstört. Sie wollten die Bilder von dem Mann retten, den Sie lieben. Homberg war außer sich. Ihr hattet ja alle ziemlich viel getrunken. Er machte sich über Sie lustig. Vielleicht hatte sie sogar angegriffen. Es kam zu einem Kampf. Sie haben ihn getötet. Auf einen Brief von Rainer Werner Fassbinder ist Nicole Hesters besonders stolz. Er hatte darin geschrieben: gut, genau so. Und weitermachen. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass dieser Mann da irgendwas erkannt hat an unserer Arbeit. Leider nicht das große Publikum. Also da lagen wir wieder falsch. Nun kam die dritte Sendung. Alles wieder ganz anders. Und ich stand etwas frustriert da und dachte, ja, was ist denn nun? Bin ich jetzt wieder wer andere? Ich hatte einen Freund, da ging aber die Post ab, weil ich nicht verheiratet war, aber einen Freund hatte. Und wir lagen auch einmal im Bett zusammen. Das wäre jetzt überhaupt kein Thema. Das war damals ein Thema. Das war eine tolle Besetzung, da war die Hoge drin, da war der Otto Sander drin. Also da waren Leute dabei, wo ich dachte, mein Gott, das ist ja so hoch angesetzt, das ist doch eigentlich schön. Aber ich kam nicht zu dem Punkt, den ich bei jeder Rolle suche, was mir so Spaß, was mich so inspiriert, womit ich, glaube ich, überzeugen kann. Ich habe mich bei jeder bemüht, richtig zu sein, aber es hat nicht funktioniert. Als Nicole Hesters dann auch noch bei den Theaterproben und morgens beim Bäcker mit Frau Buchmüller angeredet wurde, entschloss sie sich, die Rolle abzugeben. Also habe ich mich dann verabschiedet von der Kommissarin. Aber mit Nicole Hesters als erster Kriminalkommissarin war in der ARD der Weg für weitere Frauen als Kommissarinnen frei. Bis dahin war allerdings überhaupt nicht aufgefallen, dass es die wirklich erste Kommissarin im deutschen Fernsehen schon seit 1970 gab, und zwar im DDR-Fernsehen. Sie hieß Leutnant Eva Arndt und agierte im Polizeiruf 110. Eberhard Görner hatte dort diese Reihe entwickelt als Alternative für die nicht mehr überzeugende Reihe Blaulicht. Es gab eine Kriminalfilmreihe, die nannte sich Blaulicht. War eine reine Studioproduktion, konzeptionell festgelegt auf Kriminalfälle, die verursacht worden sind durch Einwirkungen feindlicher Kräfte aus der Bundesrepublik. Also man hat sozusagen ein bisschen die eigene Kriminalität verdrängt und sie dem größeren Bruder angehängt. Und das war irgendwie am Ende, auch in seiner Wirksamkeit. Und deshalb wurde der Auftrag gegeben, den Polizeiruf 110 zu gründen. Es wurde ein Vertrag gemacht zwischen dem Ostdeutschen Fernsehfunk und dem Ministerium des Innern mit seiner Hauptabteilung Kriminalpolizei, die für die ausgewählten Kriminalfälle fachlich beriet. Für das Dramaturgische war sie nicht zuständig. Eberhard Görner meint aber, die Drehbücher landeten mit Sicherheit entweder im Politbüro der SED oder in der Abteilung Agitation und Propaganda beim ZK. Und wir hatten uns überlegt in der Konzeption, dass eine Kriminalistin mit in das Team soll. Das hatte was damit zu tun, dass in der DDR die Frauen alle sehr engagiert in den verschiedensten Berufen gearbeitet haben. Und da haben wir gesagt, das ist die Leutnant Arndt, die Sigrid Köhler dann gespielt hat, ist sozusagen wie eine Metapher für die Frauen der DDR, die im Beruf arbeiten und andere Berufe haben. So. Herr Dr. Frohwein, Sie sind gestern nicht zu Dr. Bartoschek gegangen, obwohl Sie zu ihm bestellt waren. Und was hat Frau Richter gesagt? Dr. Bartoscheks Sekretärin, sie blieb bei Ihnen stehen im Tagungsraum und sagte Ihnen etwas. Was war das? Vergessen Sie nicht, 17:30 beim Chef. Was Fräulein Richter Sie daran erinnerte, ist Ihnen die Verabredung wieder eingefallen? Ja. Herr Dr. Frohwein, was Sie sich da ausgedacht haben, das liegt weit unter Ihrer Intelligenz. Also ich kann nicht mehr sagen. Ich versichere Ihnen... Schon gut. Wissen Sie, wessen Fingerspuren wir an Dr. Bartoscheks Zimmertür gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ihre! Und die sind mit Sicherheit von gestern Abend. Ich habe nichts mit dem Tod von Dr. Bartoschek zu tun. Das habe ich auch nicht gesagt. Sie war sehr jung und sehr schön, attraktiv. Sie war die Aktivere und die gedrängelt hat und kriegen wir schon auf die Reihe. Wir hatten da einfach Glück, dass das so funktioniert hat. Der Dramaturg Eberhard Görner berichtet über die Konzeption von Polizeiruf 110 und über Sigrid Göhler als Leutnant Eva Arndt. Man hatte genaue Vorstellungen von dieser Figur entwickelt. Entscheidend war ja schon mal, dass wir uns darüber einig waren, dass wir keinen privaten Hintergrund geben. Das heißt, eine Leutnant Arndt hatte keine Familie, hatte keine Kinder, hatte auch keinen Freund oder so, sondern war rein Kriminalistin und mehr war da nicht angesagt. Und wir haben die Sigrid angelegt als eine junge, gut aussehende, sportlich gekleidete Frau, die ihren Job macht. Und wir haben sie angelegt als jemand, der besonders befähigt war, in den Befragungen mit Frauen umzugehen. Können wir Ihnen irgendwie helfen, Frau Bartoschek? Ich muss Sie trotzdem noch etwas fragen. Hatte Ihr Mann Feinde? Gab es ein Motiv oder Gründe für diesen, ich meine, Auseinandersetzung, irgendwelche Auseinandersetzung? Wir brauchen dringend Ihre Hilfe, Frau Bartoschek. Sie war diejenige, die mit den Frauen sozusagen die Seelenlandschaft erkundet hat, keine Verurteilung ausgesprochen hat, wenn jemand kriminell geworden ist, sondern versucht hat, von Frau zu Frau rauszukriegen, was die Ursachen sind, warum jemand gestolpert ist. Ja? Und diese Rolle hat sie wunderbar ausgefüllt und hat das viele Sympathien beim Zuschauer sich damit geholt. Ja. Kann man die beiden ersten Kommissarinnen, Nicole Heesters als Marianne Buchmüller und Sigrid Göhler als Leutnant Eva Arndt, vergleichen? Natürlich gibt es einen Unterschied. Gunter Witte vom Tatort weiß noch von Nicole Heesters als Kommissarin. An Leutnant Eva Arndt aus dem Polizeiruf 110 erinnert er sich nicht. Eberhard Görner vom Polizeiruf kann den Unterschied benennen. Ich glaube, dass der Unterschied einfach darin liegt, dass die Sigrid Göhler in ihrer Rolle als Leutnant Arndt so ein bisschen das Proletariermädel mitgespielt hat. Da ist nichts Damenhaftes oder Grandezza. Da gibt es keine Superrestaurants, wo man also den teuersten Wein kredenzt oder mit schicken Autos durch die Gegend fährt. Das war ja alles überhaupt nicht real. Ja? Es waren einfach nicht vergleichbare gesellschaftliche Maßstäbe, so auf den Punkt gebracht. Und eine Lady wie Nicole Heesters, wo jeder weiß, die hat sozusagen Wien im Blut, ja? Wenn die in die Kamera guckt. Ja, die Sigrid hatte halt Berlin, Ostberlin im Blut. Ja. Wer war da denn drin? In den 70er und 80er Jahren fuhren die Fernsehspielchefs der ARD zweimal im Jahr in die DDR und kauften dort Programme ein. Der Polizeiruf 110 war immer dabei und wurde damals in den dritten Programmen der ARD gesendet. Das Spannungsfeld der Krimireihen in Ost und West war natürlich von der Themenauswahl bestimmt. Wie unterschieden sich die Fälle bei Tatort und Polizeiruf? Ja, also ich will erstmal nicht einen Unterschied nennen, sondern das, was gemeinsam war. Nämlich, ich glaube, dass beide Seiten versucht haben, das Krimi-Genre zu nutzen, um gesellschaftliche Probleme darzustellen. Und mit dem Rückenwind vom Krimi auch den Leuten bewusst zu machen. Also das war so. Nur, bei uns war, ist das sozusagen in einem demokratischen, freien Land passiert, wo man sich widmen konnte, auch kritisch den Dingen, die in dem Staat nicht in Ordnung waren. Das war natürlich in der DDR schwerer. Und insofern fielen beim Polizeihof dann die wenigen Polizeihofe auf, wo das auch ein bisschen tiefer ging. Und zwar fast, dass man sich wunderte, dass es so war. Aber es war manchmal so. Ich würde das auf den Punkt bringen. Der Polizeiruf ist angetreten, um die Gesellschaft zu verbessern. Man hat dem Polizeiruf schon zugestanden, dass er Verwerfungen im real existierenden Sozialismus, Klammer auf Kriminalität, Klammer zu, beim Namen nennt. Und indem er es beim Namen nennt, auch das Auge sozusagen der Bevölkerung schärft auf kriminelle Handlungen und die Bevölkerung auch auffordert, sie zu verhindern, weil sie ja sozusagen sich gegen das Ganze richten. Und ich denke mal, der Tatort hat immer eine subjektive Geschichte erzählt, wo es ihm gar nicht darum ging, den real existierenden Kapitalismus zu verbessern, sondern wo eine Konfrontation zwischen Menschen, möglichst mit Mord verbunden, Geldgier und was da alles ist, aufzuklären und diese Aufklärung möglichst rabiat zu machen. Also da wurde nicht viel gefragt, sondern da wurde auch immer ein bisschen geschossen. Das haben wir ja vermieden. Ja, und ich glaube, die Reihe Polizeiruf 110, die ja auf den unterschiedlichsten Sendern in unserer deutschen demokratischen Bundesrepublik läuft, hat ja ungebrochene Zuschauerzahlen. Das heißt, da ist ein anderer Geist drin, eine andere Erzählkultur. Ja? Tatort, Polizeiruf 110, Soko Leipzig, Kitzbühel, Rostock. Großstadtrevier, Ein Fall für zwei, Kommissar Stolberg, Ein starkes Team. Die Reihen der Kriminalfilme sind endlos. Gibt es zu viele Verbrechen, zu viele Tote, zu viel Schießereien auf unseren Bildschirmen? Sind die Sender noch auf dem richtigen Weg? Was wir hier auf den Sendern erleben, ist ein Tsunami an Kriminalfilmen, den niemand verkraften kann und der auch überhaupt gar nichts mehr bewegt. Wir haben im Jahr eine 10.000 Kriminalfilme, die über die Sender rasen. Im Prinzip findet eine totale Entwertung statt. Und dass eine Entwertung stattfindet, sieht man ja auch daran, dass die Kommissare permanent ausgetauscht werden. Alle dreiviertel Jahre gibt es eine neue Konstellation. Jetzt haben sie die Heike Magatsch auch noch überredet, Kriminalkommissarin zu spielen. Ulrich Dukur, wunderbarer Schauspieler, lässt sich missbrauchen mit miserablen Geschichten. Ich bin entsetzt über die redaktionelle Verantwortungslosigkeit, die in den öffentlich-rechtlichen Sendern stattfindet. Von den Privaten will ich gar nicht reden. Also ich finde, im Prinzip ist es richtig, dass man das Genre nutzt und dass man mit dem Tatort eben mehr Zuschauer hat, auch für solche schwierigen und kritischen Themen, als bei manchem Einzelspiel, ist ja auch nicht gerade falsch. Also insofern denke ich, belegt der Tatort auch ein Feld des normalen Fernsehfilms. Also das finde ich alles in Ordnung. Habe unter dem Aspekt aber auch ein bisschen Sorgen, dass er inflationiert dadurch, dass er eben in den dritten auch so viel gezeigt wird und so oft wiederholt wird. Das müsste nicht sein. Also die Sorge müsste eigentlich sein, dass man dadurch vieles andere nicht machen kann. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.